Die sensorischen Fähigkeiten der Haut, die lassen sich mit Erfolg nachbilden. Nur bei der Auswertung der Datenfälle, die diese Sensoren dann liefern, da müssen die Forscher noch einiges tun. Eng mit der elektronischen Identifikation von Menschen verknüpft ist ein Tätigungsfeld, das sich Biometrie nennt. In dem Begriff Biometrie stecken die griechischen Wörter für Leben und Maß, und es geht dabei um die Vermessung und die statistische Erfassung von Lebewesen. Biometrische Systeme arbeiten, grob gesagt, nach dem immer gleichen Funktionsprinzip. Die biometrischen Daten eines Menschen werden ein erstes Mal erfasst und gespeichert. Soll der Mensch nun identifiziert werden, müssen die Daten ein zweites Mal aufgenommen und mit dem ersten Datensatz verglichen werden. Der Computer ausreichen der Übereinstimmung feststellt, meldet er das, und der Mensch gilt als identifiziert. Zwei Gruppen biometrischen Identifikatoren gibt es. Bei der ersten Gruppe, zum Beispiel der Ferien, gehört die Identifikation in Folgezeit. Wie etwa einem Nachweis, mitunter mehrere Tage, bis eine sichere Identifikation möglich ist. Professor Thomas Zielke. Der andere Unterschied, der zu solchen Verfahren wie DNA im Vergleich zum Beispiel zur Gesichtserkennung besteht, ist, dass direkt ein Teil des Körpers sozusagen zur Identifikation verwendet wird, also Körperflüssigkeit oder in irgendeiner Form Zellen, die vom Körper abgenommen werden. Das ist ja nicht der Fall bei Verfahren wie Fingerabdruckanalyse, Iriserkennung, Gesichtserkennung, Stimmanalyse, Handgeometrie. Es leuchtet ein, dass es nicht praktikabel wäre, zum Beispiel am Flughafen einen DNA-Test durchzuführen, um zu prüfen, ob der Einreisende tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. So kommen für die meisten Alltagssituationen also eher die Gesichtserkennung, die Erkennung der bei jedem Menschen unverwechselbaren Regenbogenhaut des Auges und natürlich der Vergleich des Fingerabdrucks in Frage. Wir wollen uns nun an einigen Beispielen jetzt näher anschauen, wofür elektronische Identifikation heute überhaupt genutzt werden kann und muss und wie uns diese Technik dann begegnet. Am Institut für Neuroinformatik der Uni Bonn hat ein Team von Wissenschaftlern zum Beispiel ein System für eine ganz besonders sichere Kommunikation übers Internet entwickelt. Es geht dabei um eine Kombination von Verschlüsselungstechnik und biometrischer Identifikation. Professor Rolf Eckmiller. Stellen wir uns vor, ich habe eine Freundin, von der niemand etwas weiß, in San Diego. Und ich möchte gerne eine verschlüsselte, heimliche Nachrichtenkommunikation aufbauen zu ihr, beziehungsweise von ihr zu mir. Und dazu kaufen wir uns ein System, welches am Schluss, wenn es fertig ist, einen Schlüssel und ein Schloss darstellt, der es ihr erlaubt, in San Diego mit ihrem Verschlüsselungssystem eine Nachricht zu verschlüsseln, eine gesprochene oder eine geschriebene. Und diese Nachricht kann dann jeder abhören, der will, nur er kann damit nichts anfangen. Jemand, der die Nachricht unberechtigt, entweder absichtlich oder durch ein Versehen empfängt, kann sie zwar lesen oder hören, er kann aber ihren Inhalt nicht entschlüsseln. Entschlüsseln kann sie nur der, der das Schloss besitzt. Aber es gibt noch ein Geheimnis. Das Geheimnis besteht darin, dass bereits bei der Herstellung von dem Schlüssel, den meine Freundin hat, und dem Schloss, welches ich habe, meine biometrischen Daten dazu verwendet wurden. Das heißt also, es wurde ein unverwechselbares Pärchen geschaffen, wie man das in den chinesischen Geheimbünden kennt, dass man chinesische Münze zerbrochen hat, sodass nur diese Hälften zueinander passen. Also man schafft ein Unikat. Und sie hat die eine Hälfte und ich habe die andere. Aber zum Entschlüsseln muss ich nicht nur die andere Hälfte haben, sondern ich muss auch noch da sein mit meinen biometrischen Daten. Sonst klappt das nicht. Schlüssel und Schloss, das sind in dem Fall kleine Scheckkarten, große Karten, die sich zum Beispiel in ein Notebook einschieben lassen. Aber das System funktioniert nur, wenn der Empfänger auch tatsächlich selber vor seinem Computer sitzt. Denn nicht nur die Steckkarte ist nötig, sondern auch zum Beispiel der Fingerabdruck oder der Iris-Scan des Empfängers wird vor der Entschlüsselung noch einmal abgenommen. Selbst wenn also der Computer oder auch nur die Steckkarte gestohlen würde, für den Dieb wäre das Entschlüsselungssystem wertlos. Die Kernpunkte dieses Verschlüsselungsprozesses bestehen darin, dass die Verschlüsselung bei der Erzeugung her ein Unikatpaar von Schlüssel und Schloss realisiert, dass bei der Erzeugung bereits biometrische Daten beteiligt sein müssen und dass die im Trieb nur die Sendung von B nach A erfolgen kann. Von B nach A muss ein anderes Schlüssel-Schloss-Paar erzeugt werden. In wenigen Tagen ist es soweit. In Deutschland wird ein neuer Reisepass eingeführt. Von außen wird man dem neuen Pass auf ein kleines Chip-Symbol nichts anmerken. Im Inneren steckt allerdings dann tatsächlich ein echter Chip. Es handelt sich dabei um einen sogenannten RFID-Chip, der Daten nicht nur speichern kann, sondern sie auch per Funk, also berührungslos, an ein Lesegerät abgeben kann. Peter Michael Zieler von der Zeitschrift CT. Was dieser Chip kann, ist digitalisierte Daten, also biometrische Merkmale, aufnehmen. Man erhofft sich dadurch, dass die Reisepässe noch fälschungssicherer werden, obwohl es ja heute schon heißt, dass die deutschen Pässe sind der Welt. Ein weiterer Punkt, dass die Identität erhöhen, ist also die Person, die Auskunftsinhaber. Und Bedingungen basieren auf Sprachen, Vorgaben dafür, AO, die sich biometrischste. Da wird neue IDs in mehreren Stufen eingeführt. Ab November wird der Chip zunächst einmal die Daten enthalten, die auch heute bereits in einem Reisepass zu finden sind. Name, Geburtsdatum, Augenfarbe und so weiter. Auch heute schon sind diese Daten über die spezielle, ganz unten auf der Plastikkarte zu findende Datenzeile maschinenlesbar. Ab November stecken sie außerdem noch im Chip. Zusätzlich wird aber auch das Passbild digital im Chip gespeichert. Geplant, aber noch nicht entschieden ist, dass ab 2007 auch zwei Fingerabdrücke im Chip gespeichert werden sollen. Was sich nach höchster Sicherheitsstufe und Terrorismusbekämpfung anhört, hat in Wirklichkeit aber noch eine zweite Seite. Das ist ein Milliardengeschäft. Insbesondere deutsche Unternehmen pushen das Thema massiv. Es müssen allein für die deutschen Bürger dann millionenfach neue Reisepässe ausgegeben werden und es müssen auch die entsprechenden Lesegeräte angeschafft werden, die entsprechenden Erfahrungsgeräte in Bürgerämtern. Und das ist also ein wirtschaftlicher Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Die Einführung des neuen Reisepasses ist aber nicht unumstritten. Die einen warnen vor Sicherheitsmängeln, die anderen bemängeln, dass die biometrischen Verfahrensständen nicht richtig funktionieren. Professor Thomas Zielke hat mit einer Bochumer Firma CEVIS vor einiger Zeit ein System an die kanadische Provinz Alberta geliefert. Diese Provinz im Westen Kanadas führte zu diesem Zeitpunkt eine neue Führerscheinkarte ein. Und für das Gesichtsbild stellte sich dort genau dieselbe Frage wie bei den biometrischen Reisepässen, nämlich wie schaffe ich es, Gesichtsbilder so standardisiert aufzunehmen und dann mit abzuspeichern, entweder in der Datenbank und auch auf der Karte, dass ich später auch die Technik der automatischen Gesichtserkennung überhaupt benutzen kann. In Alberta wurden deswegen und für diesen Zweck in über 200 Büros, in denen die Menschen einen Führerschein beantragen können, Kamerastationen aufgebaut. Dort werden also, anders als es in Deutschland der Fall ist, die Bilder der Personen direkt vor Ort gemacht bei der Antragstellung. Dort wird also eine Qualitätskontrolle vorgenommen, sodass in die Weiterverarbeitung des Bildes des Antragstellers überhaupt gar kein Bild reinkommt, das nicht von vornherein für die Gesichtserkennung geeignet ist. Ein Aspekt, der in Deutschland bei der Einführung nicht berücksichtigt und vor allem nicht überprüft wird. Und so kann heute kein Mensch mit Sicherheit sagen, ob die Fotos, die da für die neuen Pässe gemacht und genutzt werden, überhaupt wirklich für den elektronischen Abgleich eignen werden. Auch die Berufsfotografen, die auch von den Passfotos leben, etwas anderes behaupten. Der elektronische Abgleich soll aber zunächst auch gar nicht stattfinden. Bei der Grenzkontrolle wird der Pass vorgelegt und zunächst der maschinenlesbare Teil ausgelesen. Daraus generiert das Lesegerät dann einen Schlüssel, um die Daten aus dem Chip auslesen zu dürfen. Eine Sicherheitsmaßnahme, damit der Funkchip nur dann in Aktion treten kann, wenn der Pass tatsächlich auf dem Lesegerät liegt und nicht schon aus der Hosentasche des Inhabers heraus funkt. Nun können das Lesegerät die Daten, auch das digital vorliegende Bild, weiterverarbeiten und vergleichen. Aber womit? Peter Michael Ziegler, Redakteur bei der Fachzeitschrift CT. Deswegen macht das langfristige auch nur Sinn, wenn man diese Daten auch in der zentralen Datenbank speichert. Dass man also immer die Möglichkeit hat, auf zentrale Datenbestände zuzugreifen. Das wird zwar heute, wird das gesagt, nein, das wird nie kommen, aber ich kann Ihnen dann auch zum Beispiel Pkw-Maut nennen. Ja, also bei der Einführung der Lkw-Maut kamen natürlich auch Fragen, wie sieht das aus? Wird das irgendwann auch für den Privat-Pkw kommen? Und da hieß es nein, nein, nein. Und wo sind wir heute? Heute wird schon konkret darüber nachgedacht, was so eine Pkw-Maut-Vignette in Deutschland kosten wird. Mitte Oktober gab es eine Weltpremiere. In der baltischen Republik Estland fanden Kommunalwahlen statt. Und erstmal war die Stimmabgabe auch online, also im Internet, möglich. Jeder Online-Wähler muss dabei mit seinem computerlesbaren Personalausweis identifizieren und zur Sicherheit noch eine Geheimzahl eingeben. Bei uns noch Zukunftsmusik? Technisch sicher nicht, juristisch aber wohl schon. Dirk Asendorpf über die Online-Wahl eines Studentenparlaments in Osnabrück. Und um halb heute, meine ich, um halb eins in der Nacht, ja, 12 Uhr Schluss. Und ich war die vierte und ganz stolz, dass ich dann wählen konnte. Man ist Julia Frantik, der Ersten, die ihre Stimme als gültiger Mausklick am Computer hat. Jahre ist das jetzt. Damals ging es um die Setzung des Studentenuniversitäts. Der Teilnehmer einer Internet eindeutig wird. Es gibt aber auch einen Weg zu Kurzfragen oder Weisungsaufträgen. Die online getroffene Wahlentscheidung muss unbedingt anonym bleiben. Die Osnabrücker Forschungsgruppe Internetwahlen hat unter Leitung des Soziologen Dieter Otten die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Dass Menschen wählen, das darf ruhig jeder wissen. Und dass bestimmte Parteien bestimmte Anzahl von Stimmen bekommen, das darf auch jeder wissen. Also der Teil, den könnte man sogar im Internet öffentlich aushängen. Aber niemand soll wissen, welche Partei der Wähler A, B oder C gewählt hat. Und dafür muss man ein bisschen Aufwand treiben. Es ist nicht trivial, das Problem zu lösen, denn man muss eine Reihe von technischen Entwicklungen errichten. Einerseits auf der Computerseite, also auf der Hardware-Seite, und andererseits in der Software, damit diese Möglichkeiten auch tatsächlich sicher angeboten werden können. Eine tatsächlich anonyme, also geheime Wahl, zugleich eine im Sicherheitsniveau sehr viel höhere Sicherheitsstufe bei der Wahl als bei jeder handdurchgeführten Wahl. Und schließlich können wir sagen, die Wahl ist auch personenecht, sodass man sicherstellen kann, niemand, der nicht wahlberechtigt ist und sich als solcher ausgewiesen hat, kann eine Stimme abgeben. Technische Probleme gab es vor 5 Jahren nicht. Und auch die weiteren 9 bisher in Deutschland durchgeführten Pilotwahlen mit mehreren 10.000 Teilnehmern in Trim und Verein liefen problemlos. Trotzdem ist aus den großen Zielen der Osnabrücker Forschungsgruppe nichts geworden. Weder bei den Europa- noch bei Bundes-, Landtags- oder Kommunalwahlen ist die Möglichkeit der Beteiligung per Internet jemals ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Und selbst bei der Initiative D21, einem Zusammenschluss aus Politik und Wirtschaft, der Deutsch bringen will, gab es Probleme mit der Durchführung einer Vorstandswahl per Internet. Das wurde in die Satzung reingeschrieben bei D21 und ist dann an einem Amtsrichter gescheitert in Berlin, der meinte, es müsste sichergestellt werden, dass jedes Mitglied auch einen Computer hat. Und naja, das sind so die Mühen der Ebene, nicht? Ein Internetcafé hat der Richter wahrscheinlich nicht gekannt, weil das auch nicht in seinem Lebensbereich vorkommt. Eigentlich ist es dem Soziologen Dieter Otten überhaupt nicht mehr zum Lachen zumute. Denn die technischen Probleme einer sicheren Verschlüsselung der abgegebenen Stimmen sind nichts gegen die Hürden, die Juristen und Genehmigungsbehörden aufrichten. Wir haben ja das Problem beispielsweise bei Personalratswahlen oder bei Betriebsratswahlen, dass in der Wahlordnung drin steht das Wort Stimmzettel und dann steht das Wort Umschlag drin. Und das führt dazu, dass eine Reihe von Leuten meinen, das würde zwingend die Papierform der Wahl nach sich ziehen. Das muss man überhaupt nicht so sehen. Wir machen ja bei der Internetwahl auch einen Stimmzettel. Also das bedeutet, auf dem Bildschirm sieht man tatsächlich einen Stimmzettel, der sieht auch in der Gestaltung so aus, wie die Stimmzettel früher auf Papier aussahen. Und was ist der Sinn des Umschlags? Nämlich zu verstecken und zu verschlüsseln oder zu verbergen, was gewählt worden ist. Und das kann man natürlich mit einer Verschlüsselung sehr viel besser und sicherer machen als in einem Umschlag. Und billiger. Die Kosten der elektronischen Wahl liegen unter 1 Euro pro abgegebener Stimme. Bei einer Briefwahl würde das noch nicht einmal fürs Porto reichen. Ganz abgesehen von der mühsamen Auszählung per Hand. Am Ende einer elektronischen Wahl liegt das Ergebnis auf Knopfdruck sofort vor. Trotzdem ist die inzwischen eine Stiftung umgewandelte Osnabrücker Projektgruppe vom Konzept der reinen Internetwahl abgerückt. Die Leute wollen eigentlich nicht von zu Hause wählen, die wollen schon in, weil das zu ihrem soziologischen Verständnis von Wahl gehört, nur sie wollen es nicht am Wahltag. Warum? Weil sie am Wahltag möglicherweise nicht da sind und dann ihre Stimme weg wäre. Da hilft das Internet nun wirklich ganz außerordentlich, denn man kann irgendwo in ein Wahllokal gehen. Wo man gerade ist, ob an der Nordsee oder in den Bergen, ist völlig egal. Am Wahltag gehe ich in irgendein Wahllokal, das Wahlsystem erkennt, aha, und Wahlkreis Osnabrück, Stimmbezirk 811, und dann habe ich meinen Stimmzettel. Dann klicke ich ihn an und werfe ihn in meine Urne in meinem Wahlkreis. Wer nicht wählen will, wird es allerdings auch mit solch einer Technik nicht tun. Von den 400 Studenten, die sich vor 5 Jahren für die erste Internetwahl registriert hatten, gaben am Ende nur 156 ihre Stimme wirklich online ab. Und die Wahlbeteiligung blieb wieder mal extrem niedrig. Die Studentin Julia Frantik hatte es schon kommen sehen. Wir hoffen natürlich, dass es ein bisschen höher sein wird, aber wahrscheinlich wird es nicht viel bei 20% liegen, einfach weil das Interesse der Studenten für das Studentenparlament nicht so groß ist. Naja. Wählen werden wir also wohl auf absehbare Zeit hin nicht mit elektronischer Hilfe. Zumindest beim Kreuzchen machen müssen wir uns also nennen. Einiges an Umgewöhnung wird aber einzwingend für das nächste Jahr angerichtet. Da will ich für viele Versicherer ein erkrankliches ändern und wieder ein Computer lernen kann. Von Holger Brunner. Lenkt gerade das Jahr die bisherige Krankenversicherungskarte ablösen. Geplant sind eine Reihe von Änderungen. So wird das ärztliche Rezept künftig papierlos sein und mit der Karte übermittelt. Elektronisch erfasst werden auch der Gesundheitszustand des Patienten sowie die verabreichten Arzneimittel und Impfungen. Freiwillige Angaben betreffen sogenannte Notfallinformationen, zum Beispiel über Allergien und Herzerkrankungen. Vor der Einführung wird die neue Gesundheitskarte natürlich gründlich getestet. An der wissenschaftlichen Auswertung der Tests arbeitet auch das Institut für Informationsmanagement an der Universität Bremen. In der ersten Runde geht es zum einen darum, dass es eine personalisierte Karte ist. Das heißt, da kommt ein Foto drauf, was heute möglich ist, dass ich meinetwegen meine Krankenkassenkarte an irgendjemanden weitergebe und der gibt ne, auf meine Kosten zum Arzt, wäre dann beispielsweise nicht mehr möglich. Das ist der erste Effekt. Der zweite ist, dass dort das elektronische Rezept drauf gespeichert wird. Und ich habe mir sagen lassen, dass man heute pro Rezept an Verwaltungsaufwand Pi mal 35 Cent zu kalkulieren hatte. Zukünftig wären es dann nur noch 7. Das heißt, da sind enorme Einsparungspotenziale. Und wenn wir uns überlegen, dass wir das Geld auch woanders sinnvoll verwenden können, dann ist das eine interessante Geschichte. Der Bremer Sozialwissenschaftler Martin Wind. Nicht nur die Universität Bremen wertet aus, wie diese Karte in den Ärzten, Apothekern, Krankenkassen, Krankenhäusern und Patienten angenommen wird. Die Bremer Initiative Telematik sitzt ebenfalls in den Startlöchern. Offizielle Ernennung Bremens zur Testregion, sagt deren Sprecherin Heike Flock. Die neue Gesundheitskarte unterscheidet sich insofern von der alten Krankenversicherungskarte, dass man jetzt Daten unterschiedlichster Art und Weise auf oder über diese Karte speichern kann. Und da kann man unterscheiden zwischen den sogenannten Pflichtanwendungen, die da drauf kommen. Das ist das E-Rezept. Und das sind natürlich administrative Daten, die festgehalten werden, über Name, Krankenkasse, aber auch Zuzahlungsstatus. Freiwillige Anwendungen, die Patientinnen und Patienten nutzen können, sind dann elektronische Patientenakten, sprich also wirklich eine Akte von all den Gesundheitsthemen, die man in seinem Leben dann schon mal hatte. Röntgenaufnahmen, zusätzliche Arzneimitteldokumentation. Das gerade vor dem Hintergrund, dass man überprüfen soll, ob Arzneien, die man bekommt, sich vertragen. Wie gesagt, das sind aber die richtigen Anwendungen. Das sind sensible Informationen. Deshalb ist der Zugang zu diesen Daten besonders geschützt. Teils werden die Daten auf der Karte gespeichert, teils auf externen Servern. Noch einmal Martin Wind. Das nächste ist, dass man sagt, also man kann auf dieser Karte auch bestimmte Notfalldaten speichern. Das heißt, wenn ich einen Unfall habe, könnte der Notarzt gleich meine Daten dort entnehmen, Blutgruppe etc., wenn ich das denn will. So habe ich bislang die Diskussion verstanden. Man kann wohl auch sagen, man möchte das nicht. Obwohl eine elektronische Gesundheitskarte nicht nur in Deutschland geplant ist, sondern auch bei Feldversuchen in Österreich gut angenommen wurde, gibt es Proteste vor allem seitens der Ärzteschaft, in deren Kreisen man sich um den gläsernen Patienten sorgt. Wie kennen Ihre Geschichte? Beunruhigt Sie das? Fragt beispielsweise eine ironische Darstellung der Gesundheitskarte. Auf die Arztpraxen kommen hohe Investitionssummen zu, weil sie ihre Computersysteme auf die neue Karte umstellen müssen. Die elektronische Gesundheitskarte ist also umstritten, und zwar so sehr, dass inzwischen das Bundesgesundheitsministerium sogar versucht, eine Einigung aller beteiligten Interessenvertreter per Verordnung zu erzwingen. Heike Pfafflock. Es gibt in diesem ganzen Prozess sehr, sehr viele Äußerungen von Menschen, die dafür verantwortlich sind, aber wieder umgeworfen sind. Und daher würde ich jetzt auch gar nicht die letzten Gerüchte sozusagen verlauten lassen wollen. Ja, aber wie gesagt, es ist alles Spekulation, was wie auch immer die Testkriterien sind. Ich kann es nicht genau sagen, weil sie nicht festgelegt sind. Welt am Draht. Elektronische Identifikation hieß heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Wenn Sie sich weiter über das Thema informieren möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage. Dort können Sie das Manuskript dieser Sendung noch einmal in Ruhe nachlesen und sogar die Sendung noch einmal hören. Und das alles, ohne sich vorher elektronisch identifizieren zu müssen. Außerdem haben wir Ihnen einige interessante Links zu weiterführenden Informationen zusammengestellt. Und Sie finden all das auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Ich bin Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören. Programmtipps. 14.05 Uhr, F2 Dschungel. In alt. Ich war genau, aber in alt. Wenn das Haare irgendwann mal was waren. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen nicht schwarz sein. Die Vorstellung läuft. Und sie kommen auch so, jeden Tag. Es ist keine besondere Vorstellung. Ich bin einfach, wie ich bin. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Oder der Rand. SWR 2 Dschungel. 14.05 Uhr. 17.05 Uhr. SWR 2 Forum. Die Ausstellung When Humor Becomes Painful in Zürich geht der Frage nach, wie die Gegenwartskunst mit Humor arbeitet, besonders wenn dieser wehtut. Trotzdem lachen, wenn Humor an die Schmerzgrenze geht. SWR 2 Forum, 17.05 Uhr. 19.05 Uhr, SWR 2 Abendkonzert. John Elliott Gardiner regiert die English Baroque Soloists, den Monteverdi Choir sowie Gesangssolisten. Im Mitschnitt des Konzerts vom 20. Juli in der Royal Albert Hall hören Sie Werke von Joseph Haydn, unter anderem die Sinfonie Nummer 90 C-Dur. SWR 2 Abendkonzert, 19.05 Uhr.